Zweite Frage von Sarah Ishtar-Nazar. Steht nicht, aus welchem Land sie kommt, aber ist auf Deutsch angefragt. Interessante Frage. Wie würden Sie Ihre Kopfschlägkapitalmethode anwenden auf das Produzieren eines Filmes? Ich habe nicht das Know-how eines Filmproduzenten. Kann man Ihre Grundmethoden, zum Beispiel Funktion statt Konvention, auch auf diesen Bereich anwenden? Finde ich eine spannende Frage. Einmal höre ich oft, ja, Ihre Sachen, die passen gut auf Handel. Sage ich überhaupt nicht. Naja, es ist doch Großpackungen und eine Sorte. Sage ich, das ist doch totaler Quatsch. Das gilt bei Tee. Tee hat eine riesen Sortenvielfalt, da macht es Sinn, wenn ich nur eine Sorte habe und die in Großpacken. Bei Kaffee passt schon nicht mehr. Kaffee hat wenig Sorten und so ein bisschen, was hat es, Costa Rica, Brasilien, Äthiopien, Hochland, und da ist schon im Wesentlichen vorbei. Da passt die Teekampagne nicht. Also man muss immer das Feld angucken und dort Kopfschlägkapital oder hier, was sie sagt, Funktion statt Konvention anwenden. So, ich verstehe nicht viel von Film, aber ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich will es mal so erklären. Ich erkläre es mal an dem Beispiel Hotel. Ist ja oft einfacher dann zu übertragen. Und Sie sollen ja etwas für Ihr Geschäftsmodell haben und jetzt nicht Film machen oder meine Sachen, sondern Ihre. Funktion statt Konvention. Machen wir das mal am Beispiel Hotel. Also, klassisches Hotel. Vorne steht einer, weist den Wagenschlag auf, so mit Hut und ein bisschen Frack. Dann kommen Sie durchs Eingangstor, riesige Empfangshalle, sehr pompös. Da ist eine Rezeption, das ist eine nette Empfangsdame und dann werden Sie da eingecheckt. Und dann kommt ein Kofferträger und bringt Ihren Koffer ins Zimmer und dann geben Sie dann irgendwas. Und ja. Ich war in New York in einem Hotel, da war das ganz anders. Es war gebucht über die Kreditkarte, die Tür öffnete sich, weil es stand, führen Sie da Ihre Kreditkarte durch, ging die Tür auf. Dann war wieder was mit Kreditkarte, dann bekam man ein Zimmer zugeteilt und die Tür des Zimmers machte man natürlich auch mit der Kreditkarte auf und die Bezahlung war sowieso über die Kreditkarte und das war's. Und ich habe gut geschlafen, tolle Lage neben der Wall Street, also etwas, was sonst völlig unbezahlbar wäre. Ich glaube, so 80 Dollar oder so, also nicht teuer, New York, richtig billig. Also ein vollautomatisches Hotel. Ich habe gut geschlafen, das Bettzeug war gut, es war ruhig, tadellos. Und als ich dann wieder ging und dachte, das war's, und die Tür geht ja wahrscheinlich von innen auf ohne Kreditkarte, stand da plötzlich jemand, eine freundliche junge Dame, und fragte, ob denn alles okay war und ob ich denn wiederkomme und überhaupt und dass alles großartig sei und ich so, wie das so ist, so diese etwas Freundlichkeit, diese etwas bezahlte Freundlichkeit. Aber immerhin, also es war noch ein bisschen High Touch da, die war auch sehr nett, muss ich sagen. Also bevor man, es war kurz vor der Tür, da war noch so ein kleiner Zwischenraum, völlig unerwartet stand da diese Angestellte des Hotels. Es war die einzige Angestellte, die ich sah, sonst gab es niemand. So, das zweite Hotel, also das mit der Kreditkarte, ist Funktion statt Konvention. Was ist die Funktion eines Hotels? Übernachten. Das muss gut sein. Das war gut und die Lage war gut. Das andere mit dem Portier und Empfang und Kofferträger ist das klassische Hotel. Das ist nicht Funktion, sondern das ist mehr Konvention. So, beides heißt Hotel. Und jetzt muss man abwägen. Es gibt Leute, die wollen das klassische Hotel. Das kann man machen. Das ist nur sehr teuer, sehr klar. Das ganze Personal, die große Empfangshalle müssen sie bezahlen. Und das andere ist mehr ein auf die Funktion beschränkte Veranstaltung, nämlich übernachten und preiswert. Ich glaube, dass das beim Film auch so geht. Also da gibt es einen, ich kenne mich nicht wirklich aus, aber einen Produzenten und einen Regisseur und dann gibt es natürlich die Schauspieler und dann gibt es den Kameramann und den Assistenten des Kameramanns, der so immer die Kabel, die schweren Kabel da mitschleppt. Und dann gibt es das Script Girl, das aufpasst, dass in den verschiedenen Szenen die Leute nicht, wenn sie aus der Tür gehen, plötzlich was anderes anhaben und so. Kann man so machen. War früher wahrscheinlich auch wichtig, weil es wahnsinnig dicke Kameras waren und da brauchte man einen, der die Kabel hinterher trug. Ich glaube, dass das heute schon mal nicht mehr so ist. Also den Kabelträger würde ich, glaube ich, als erstes einsparen. Und was ist Film? Natürlich kann man den Film drehen. Und irgendwelche Hollywood-Schinken für 15 Millionen brauchen das auch alles. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man den Film anders machen kann. Dass man natürlich ohne Produzenten arbeiten kann. Und dass man vielleicht sogar mit seinem Smartphone draufhält. Und wenn man einen guten Inhalt hat und eine überzeugende Geschichte, kann man das auch machen. Und es gibt ja YouTube und alles Mögliche. Insofern ist ja längst dem Film eine Konkurrenz entstanden, auch wenn man das nicht Film nennt oder Kino. Also ich glaube, dass dieses Funktion statt Konvention eine ganz starke Methode ist, eine erste Methode, wo man die Chance hat, das ganze Ding, was man machen will, radikal anders anzugehen. Und ich empfehle das, und zwar unabhängig davon, ob es um Dienstleistung geht, ob es um Handel geht, ob es um Hightech geht oder um was es immer geht. Was gestern noch Funktion war, ist heute schon Konvention. Bei schnellem technischem Wandel können Sie sagen, und Film ist ja entstanden so von 1910 oder 1920, als das so zu laufen anfing, oder mit Ton. Also kann man schon überlegen, ob die ganze Veranstaltung Filmproduktion noch die ist, die wir heute eigentlich mit modernem Gerät und ein bisschen anderem Verständnis vielleicht von Film brauchen. Also meine Antwort wäre ganz klar, und diese Methode ist völlig unabhängig von den Sachen, die ich mache. Und es ist auch nichts Neues. Das Bauhaus hat auch gesagt, Funktion statt Konvention, Form follows Function. Also, aber es ist eine starke Methode. Ja, das war zu den Fragen. Vielen Dank, dass da so Fragen kommen. Das ist immer ganz hilfreich. Und ich suche ein bisschen die aus, die so mehr für alle eine Relevanz haben.